Scharf geht der Münchner Historiker Sigmund Rietzler mit dem Jesuiten Dur ins Gericht. Siehe historische Zeitschrift, neue Folge, 48. Band, Seite 245 bis 256. Er weist ihm Tendenz und Unaufrichtigkeit in Fülle nach. Besonders reiches Material zur Beurteilung durscher Wahrheitsliebe enthalten die durschen Jesuitenfabeln, 4. Auflage, Freiburg 1904. Wenige Proben. Um die Monita Secreta als Fälschung zu erweisen, betont Dur am angegebenen Ort, Seite 100, den Gegensatz zwischen dem 4. Kapitel der Monita über die politische Tätigkeit der Jesuiten und der offiziellen Instruktion des Ordensgenerals Acquaviva für die Fürstenbeichtväter, worin politische Tätigkeit scheinbar verboten wird. Aber Dur verschweigt, dass es neben dieser offiziellen Instruktion auch noch eine geheime gibt, die ganz andere Anweisungen enthält. Das Verschweigen ist umso bezeichnender, als Dur sich für die offizielle Instruktion Acquavivas auf Dudik beruft, und gerade Dudik ist es, der die geheime Instruktion Acquavivas veröffentlicht hat. Mit Vorliebe zitiert Dur den österreichischen Forscher Gindeli für die Jesuiten. Was aber Gindeli gegen die Jesuiten schreibt, wird unterdrückt. Besonders auffällig tritt die durch Schweigen bewirkte Fälschung der Meinung Gindelis hervor bei Besprechung der Stellung und des Einflusses, den der Jesuit Lamormaini als Beichtvater auf Kaiser Ferdinand II. Ausübte. Durch ein längeres Zitat aus Gindeli beweist Dur, wie wohltätig und durchaus religiös Lamormainis Einfluss auf den Kaiser gewesen sei. Er verschweigt aber das Urteil Gindelis über Lamormainis Tätigkeit bei der ersten Absetzung Wallensteins, ebenso wie er Dudiks archivalische Enthüllung über Lamormainis entscheidenden Einfluss bei der zweiten Absetzung des Friedländers als nicht existierend übergeht. Über die Schrift Jacobis, das Thorner Blutgericht 1724, schreibt Dur: Der neueste protestantische Historiker der Thorner Vorgänge, der Thorner Prediger Jacobi, meint, mit welcher Wut wäre nach allem Vorangegangenen der Reichstag über den König hergefallen, wenn er die Verurteilten begnadigt hätte. Wenn das selbst vom Könige gilt, so muss erst recht dies Moment zur Entschuldigung der Jesuiten hervorgehoben werden. Also Dur kann sich zur Entschuldigung der Jesuiten auf eine Äußerung des neuesten protestantischen Historikers der Thorner Vorgänge berufen. Effektvoll und gefahrlos. Denn wer unter den Durschen Lesern greift wohl zur Schrift Jacobis? Tut man es aber, so zeigt sich, dass die Stelle bei Jacobi vollständig also lautet: Alle Urkunden und Akten beweisen, dass das Urteil von den Jesuiten und von dem polnischen Reichstag herbeigeführt wurde. Der polnische König hatte, wie in allen Stücken, so auch in diesem fast nichts zu sagen. Mit welcher Wut und so weiter. Benes Berichte beweisen, dass der König wiederholt, aber vergeblich für Thorn Fürsprache einlegte, indem er vom polnischen Senatoren, insbesondere dem Kanzler, zurückgewiesen wurde. Die Jesuiten hätten die Verurteilten retten können, wenn sie den zur Klausel gemachten Eid nicht schwuren. Sie leisteten ihn, trotzdem der Nuntius Santini denselben verbot. Sie tragen daher die Schuld an diesem Justizmorden. Im Abschnitt über die Pulververschwörung, an der die Jesuiten stark beteiligt waren, erwähnt Dur nicht einmal das grundlegende Werk des Engländers Jardine. A Narrative of Gunpowder Plot, London 1857. Zweifellos deshalb nicht, weil, wie wir sehen werden, Jardine aus den Akten sehr Ungünstiges über den Jesuiten Garnet, Provinzial der englischen Ordensprovinz, mitteilt. Bei Besprechung der Stellung des Jesuiten Lamormaini, Beichtvater Kaiser Ferdinands II., übergeht Dur vollständig die Forschungen Dudiks, obwohl sie ganz neues Licht über das Verhältnis des Jesuiten zum Kaiser verbreiteten. Freilich für den Jesuitenorden ungünstiges Licht und deshalb das Schweigen des Historikers Dur. Die Furcht vor diesem ungünstigen Licht ist auch der Grund, weshalb Dur in seiner Sonderschrift sich nur mit den jesuitischen Beichtvätern an deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts beschäftigt. die Jesuitenorden an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts, Freiburg im Breisgau 1901. Lamormainis umfassende politische Tätigkeit am Wiener Hofe begann erst 1624, fällt also nicht ins 16. Jahrhundert, gehört also, wie Dürr noch ausdrücklich hervorhebt, nicht mehr der ihn beschäftigenden Periode an. Im Kapitel Ignatius von Loyola hat den Jesuitenorden zur Ausrottung des Protestantismus gegründet, bringt Dürr alles Mögliche vor, um zu beweisen, der Jesuitenorden sei nicht gegen den Protestantismus gegründet worden, unterschlägt aber die oben mitgeteilte, sehr bezeichnende Stelle aus der Bulle Urbans des 8. vom Jahre 1623, durch welche Ignatius von Loyola heilig gesprochen wurde. Die Unterschlagung ist umso bemerkenswerter, weil eine Heiligsprechungsbulle zu den wichtigsten Aktenstücken des Papsttums gehört. Aber das ist ja eben der Grund der Unterschlagung. So etwas darf der Dürrsche Leserkreis nicht erfahren. Um die Wohltätigkeit der Jesuiten gegen arme Studenten in möglichst günstiges Licht zu setzen, fälscht Dürr den Originaltext einer Verordnung für das Professhaus zu Wien vom Jahre 1635. Während es in der Verordnung heißt, über die Überbleibsel von Speisen, die an der Türe des Professhauses der Gesellschaft Jesu zu Wien an arme Studenten zu verteilen sind, de reliquis ciborum und so weiter, gibt Dürr als wörtlichen Text in Anführungszeichen an, über die Verteilung von Speisen und so weiter, die Überbleibsel hätten den wohltätigen Eindruck beeinträchtigt. Die Blütenlese, sie ist lange nicht vollständig, über Betätigung von Wahrheitsliebe in Dürrschen Schriften kann ich nicht besser abschließen als mit Dürrschen Worten. Fälschung bleibt Fälschung und durchaus verwerflich, auch wenn dadurch der heiligste Zweck beabsichtigt oder gefördert werden sollte. Dürr, Gesellschaft Jesu, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Freiburg 1907, Vorwort. Befinden wir den Autor in einer Beziehung unzuverlässig, so müssen wir alle seine Angaben, die in den Bereich dieser Beziehung fallen, zunächst für entsprechend unzuverlässig halten. Jesuitenfabeln, 4. Auflage, Seite 785. Der Jesuit Dürr ist Typus. Wie er, so sind sie alle. Auf von Jesuiten herausgegebene Werke, Aktenstücke und so weiter ist kein Verlass. Das jesuitische Axiom, der Zweck heiligt die Mittel, ist oberer Grundsatz jesuitischer Schriftstellerei. Der Zweck, den Orden zu verteidigen, Günstiges über ihn zu berichten, heiligt jede Fälschung.